Viertens, der Deutsche Freiheitskrieg und der Wiener Kongress. Untertitel: Die Patrioten dringen durch, Preußen schlägt los, die Lieder der Freiheitssänger, die erste Schlacht mit Napoleon und der Waffenstillstand, Metternichs Meisterstück der Verhandlungskunst, entscheidendes Eingreifen Österreichs, der Korso unterliegt auf dem Schlachtfelde von Leipzig, der Feldzug in Frankreich und Napoleons Verbannung nach Elba, Feder- und Diplomatenkrieg auf dem Wiener Kongress, die endgültigen Ergebnisse der Friedensversammlung, Napoleons Kaisertum der 100 Tage und die Niederlage bei Waterloo, St. Helena. Vom Feuergeist des Freiherrn vom Stein, seines Beraters, bestimmt, will der Zar den Kampf bis zur Entscheidung durchfechten. Auch Ernst Moritz Arndt weilt in der Umgebung des großen Staatsmannes. Als Beauftragter des Zaren in Ostpreußen eingesetzt, betreibt Stein im Bunde mit York die Bewaffnung des Landes. Der ängstliche Friedrich Wilhelm III. Fragt in Wien an. Metternich will sich nicht festlegen. Pläne des Erzherzogs Johann auf Bildung eines Alpenbundes und Erhebung gegen Napoleon hält er nieder. Sein Ziel ist, Bewegungsfreiheit für Österreich herzustellen. Zwischen Russland und Frankreich unter schwerem Druck übersiedelt der Preußenkönig am 22. Jänner nach Breslau, wo er eine flammende Begeisterung für das Losschlagen antrifft. Scharnhorst übernimmt die Rüstungskommission. Am 3. Februar wird zur Bildung freiwilliger Jägerdetachements aufgerufen, ein preußisches Volksheer wird gebildet. Am 12. Februar verfügt der König die Mobilmachung. In Breslau und Kalisch wird Ende Februar das Abkommen über gemeinsames militärisches Vorgehen zwischen Preußen und Russland abgeschlossen. 150.000 Russen und 80.000 Preußen werden den Kampf führen. Der König stiftet am 10. März, dem Geburtstag der Königin Luise, den Orden des Eisernen Kreuzes. Am 16. bricht er mit Frankreich, am 17. erfolgt der Aufruf an mein Volk. Freiwilligenkorps füllen sich und Landwehrformationen können gebildet werden. Zugleich fegt über das preußische Land die Säumigen aufreißend und die Buben hinter dem Ofen, hinter den Schranzen und hinter den Zofen mit ihrem Spott geißelnd ein Sturm von Vaterlandsliedern, wie sie gewaltiger in der Welt noch nie gesungen wurden. Theodor Körner ist von Wien, wo er seine Braut zurückgelassen, zu den Fahnen des Freikorps Lützow geeilt und lässt seine Kampflieder in die deutsche Welt schallen, von denen er jedes Wort bezahlt hat, voll in Gold und ohne Abzug durch seinen Heldentod auf dem Schlachtfelde. Dem Vater im Himmel ruft er um Segen an für diesen Kampf, der das Heiligste mit dem Schwert schützt, der Freiheit der deutschen Eichen gilt, selbst wenn sie über den Gräbern der gefallenen Helden wachsen sollen. Hier ist in den Dichtungen des Sohnes seines geliebten Freundes der Schiller lebendig geworden, der die feierlichen Worte der Rütli-Szene spricht, von dem Schwert, dass der Güter Höchstes gegen Gewalt verteidigen dürfe. Neben Körners loderndem Aufruf klingt der grollende Ernst des wuchtigen Arndt, der da redet von dem Gott, der das Eisen wachsen ließ und wolle keine Knechte, der Säbel, Schwert und Spieß dem Manne in seine Rechte gab. Und als weicher Ton erklingt das Lied von Schenkendorf, sein »Freiheit, die ich meine«, der zarte Sang, aus dem auf einmal die Worte dringen, Heldenwangen blühen schöner auf im Tod. Das wird ein anderer Kampf als der von Jena 1806. Hier steht der Geist eines freien, einigen Deutschlands auf. Das wird ein Kampf hart auf hart für Napoleon werden, wie er ihn bisher nur bei Aspern und Wagram erlebt hat. Allerdings schließt sich von den deutschen Fürsten zunächst lediglich der Herzog von Mecklenburg an. Schweden wird durch englische Vermittlung 30.000 Mann zum Kampfe stellen. England zahlt an Preußen Subsidien ebenso, und zwar nach dem Verhältnis der gestellten Truppen auch an Russland. Kein Sonderfrieden und keine Sonderabkommen mit dem Feinde. Die Verbündeten sind bereits bis an die Elbe vorgedrungen und haben den Vizekönig Beauharnais, der Deutschland besetzt hält, bei Möckern am 5. April geworfen, als Napoleon mit einem neuen Heere von noch einmal 500.000 Mann, darunter sehr viele junge Truppen und wenig Reiterei, den Angriff eröffnet. Die französische Kavallerie liegt auf den Schlachtfeldern von Russland. Auf seinem Marsche von den Verbündeten in der Flanke angefallen, wird er ihrer in der erbitterten Schlacht von Großgörschen oder Lützen am 2. Mai Herr. Scharnhorst, Generalquartiermeister des preußischen Oberbefehlshabers Blücher, erhält hier die Todeswunde, der er am 28. Juni erliegt, da er, sich nicht schonend, nach Prag eilt, die Österreicher zum Eintritt in den Krieg zu bestimmen. Der Schlachtenkaiser kann Sachsen besetzen und sich mit den sächsischen Truppen vereinigen. Am 21. Mai wird nach einer erbitterten Schlacht bei Bautzen das russisch-preußische Heer noch einmal geworfen, aber die Franzosen hat der Sieg sehr große Opfer gekostet. Die Verbündeten gehen nach Schlesien zurück, die Russen können allerdings nur mehr mit Mühe bei der Stange gehalten werden. Es ist ein Glück für Preußen, dass Napoleon am 4. Juni zu Pleßwitz einen Waffenstillstand einwilligt, der bis zum 20. Juli dauern soll. Der Korse hat die Waffenruhe später als den größten Fehler seines Lebens bezeichnet. Seine Hoffnung auf die Wankelmütigkeit des Zaren wird enttäuscht. Napoleon entgeht der Vermittlung Österreichs nicht, dass bereits die Auflösung von Warschau, Rückgabe der illyrischen Provinzen und Rückverlegung der französischen Grenze auf das linke Rheinufer fordert. Zu Gitschin einigt sich Metternich mit den russischen Unterhändlern Nesselrode. Wird der Franzosenkaiser Österreichs Bedingungen ablehnen, dann tritt es am 20. Juli mit 150.000 Mann in den Krieg und wird mit den Verbündeten die Abtretung Hollands, Wiedereinsetzung der Bourbonen und das Ende der Franzosenherrschaft in Italien fordern. Einen Tag vor dieser Konvention, am 26. Juni, führt Napoleon mit Metternich die berühmte Unterredung im Palais Marcolini in Dresden. Alle seine Künste, Kälte, Vertrauensseligkeit, Liebenswürdigkeit, Drohungen und einschüchternde Heftigkeit mit all ihren Abstufungen versagen. Metternich durchschaut die verzweifelte Lage des Kaisers, der schließlich die bewaffnete Vermittlung Österreichs anerkennt und die Auflösung der Allianz von 1812 einwilligt. Bis 10. August wird der Waffenstillstand verlängert und inzwischen tagt in Prag eine Friedenskonferenz. Als die Franzosen hier eine hinhaltende Taktik einschlagen, überreicht der Kanzler am 8. August ein Ultimatum. Napoleon nimmt verspätet und nur teilweise an. Jedoch der Kongress ist bereits aufgelöst und Österreich übersendet am 11. August die Kriegserklärung.